Jetzt wissen wir, warum die tropischen Wälder bis in nahezu jeden Winkel unseres Lebens reichen. Von ihnen bekommen wir die Blumensträuße für unsere Lieben, die duftenden Schönheiten für unsere Gärten und, zumindest diejenigen, die Weihnachten feiern, auch die Bäume, die unsere Wohnzimmer zieren. Darüber hinaus haben sie eine wichtige Rolle für den evolutionären Ursprung der Ameisen gespielt, die über unsere Pflastersteine laufen, den der Vögel, die vor unserem Fenster singen, den vieler Lieblingstiere in unserem örtlichen Zoo und natürlich auch für die Entstehung unserer selbst, unserer Familien, unserer Freunde und unserer ganzen Spezies. Tropische Wälder sind in unsere Küche gewachsen. Sie liefern den Reis im Küchenschrank, die entscheidenden Zutaten für viele unserer Medikamente, das Hähnchen in unserem Ofen und die Eier in unserem Omelett, den Mais auf unserem Grill, den Kaffee in unserer Tasse und die Schokolade, die wir uns gönnen, wenn keiner hinsieht. Sie haben uns den Kautschuk für unsere Fahrräder und Autos geliefert, für die Radiergummis, mit denen wir Fehler beseitigen, für die Gummistiefel und die Isolation für fast alle elektrischen Drähte im Haushalt und am Arbeitsplatz. Tropische Wälder sind überall um uns herum. Das Gleiche gilt aber leider auch für das Erbe jahrhundertelanger, einseitiger, kolonialistischer und kapitalistischer Wechselbeziehungen zwischen der westlichen Hälfte Europas und Nordamerika auf der einen Seite und der tropischen Welt auf der anderen. Sie haben die Rassenkonflikte hervorgerufen, die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die politischen Schlachtfelder und einen großen Teil der gesellschaftlichen und kulturellen Ausgrenzung in den Gesellschaften, in denen wir leben. Das sind keine fernen, exotischen Umfelder auf der anderen Seite der Welt. Durch die Verflechtungen von Vorgeschichte und Geschichte haben sie den Weg in unser Zuhause gefunden, ganz gleich, wo wir wohnen. Was also können wir tun? In den Tropen wird eine Reihe verschiedener Naturschutzstrategien angewandt. Man pflanzt Bäume, um Landschaften zu stabilisieren und der Atmosphäre den Kohlenstoff zu entziehen. Schutzgebiete werden entwickelt und eingerichtet, um der Waldzerstörung und dem Verlust der Artenvielfalt entgegenzuwirken. Und allmählich erhalten die Menschen in den Tropen die Möglichkeiten, viele der beschriebenen, nützlichen Kenntnisse aus der Vergangenheit anzuwenden, über die wir gesprochen haben, um, häufig unter Führung indigener Gruppen, nachhaltigere Methoden für Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft und wirtschaftliche Produktivität zu entwickeln, wobei die Wälder in neue Formen der Landnutzung einbezogen werden. Aber wir dürfen diejenigen, die in dem entscheidenden Kampf um Nachhaltigkeit an vorderster Front stehen, nicht allein lassen. Sie brauchen wirtschaftliche Initiativen, damit Ressourcen aus reicheren Staaten und reicheren Sektoren der tropischen Gesellschaften umverteilt werden. Verbraucher auf der ganzen Welt müssen für nachhaltig produzierte tropische Produkte bezahlen, den Fußabdruck ihres Tourismus in tropischen Regionen berücksichtigen und schlecht oder gar nicht regulierte multinationale Konzerne zur Verantwortung ziehen. Weltweit müssen Wähler im nationalen Interesse auch globale Interessen sehen, müssen die Fehler und das Erbe der kolonialen Vergangenheit ebenso erkennen wie die Notwendigkeit, auf der ganzen Welt für eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen. Die Menschen in Europa und Nordamerika, aber auch in China, müssen ihren beträchtlichen Pro-Kopf-Beitrag zur globalen CO2-Emission verringern, um weitere Umweltveränderungen aufzuhalten und den Tropen einen Spielraum zu verschaffen, in dem sie ihre eigene, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben können. Jeder Einzelne von uns kann schon heute damit beginnen, in jedem dieser Bereiche wenigstens eine kleine Rolle zu spielen. Und wie in diesem Kapitel deutlich geworden sein sollte, muss es heute geschehen. Vielleicht handeln Sie, weil dieses Buch Ihnen gezeigt hat, dass Sie mit den tropischen Wäldern verbunden sind und für Sie eine Verantwortung tragen. Vielleicht handeln Sie, weil Sie tatsächlich aus Moral oder Mitgefühl den Wunsch haben, anderen zu helfen und nur eine Anleitung gebraucht haben. Oder vielleicht handeln sie auch, weil sie eingesehen haben, was geschehen wird, wenn sie es nicht tun. Klimawandel, schrumpfende Lebensmittelversorgung, wirtschaftliche Katastrophen, politische Instabilität, Massenmigration und eine Pandemie nach der anderen werden schon bald auch bei Ihnen an die Tür klopfen.